Chastity nicht zusammen, das gibt's nicht. Scheiß drauf. Ich bin nur ein scheiß Diss. Kack dich nicht zusammen wegen dieser Scheiße. Das ist nur ein Diss. Nehmt es nicht so ernst, erst meine Güte. Du willst einfach bloß, dass ich auf dich einschlage? Los, tu mir den Gefallen. Wieso? Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Ich hab mich nie geprügelt. Du? Ich auch nicht, aber das ist gut so. Quatsch, ist es nicht. Was weißt du über dich, wenn du dich nie geprügelt hast? Ich will nicht ohne Narben sterben. Nun mach schon, schlag mich, bevor ich Schiss bekomme. Was, ihr glaubt echt, dass ihr uns gedisst habt? Bullshit, wir haben gewartet und Blut gewittert. Ich hab die fertige Nummer und gespürte Angst. Jetzt solltest du schnell reden, wie's nur kannst. Okay, John Jay, deine Schuld hätte ich vergeben. Wenn wir mit dir fertig sind, lassen wir die am Leben. Jack Dante, moi zu dir. Was willst du eigentlich von mir? Du hast dich mit mir angelegt, bist jetzt selber schuld. Bei dem Scheiße zu verzapft, reißt mir die Geduld. Fuck, du Penner, du kleines Ego-Schwein. Glaubst mit deinem Track, schüchterst mir jetzt ein. Veränderte Sicht wie Psychopharmaka. Scheiß da ins Gesicht, bin ein Psychohavara. Meine Zellen sind vielleicht nur 10 cm. Durch die Leitfunk nicht, Alter, was red da? Ich bin ein Moneyboy, verschitt, das hat auch Mega schon gesagt. Mach doch mal was Neues, dein Erbeben hat versagt. Für Features bezahlen, das ist peinlicher Dreck. Ein Feature verdient man sich durch Style und Respekt. Und wenn du Lockstrip bist, ja, dann disst du auf Sender. Das weißt du ganz genau, wir vernichten dich Penner. Dieser Junge will mich dissen und ruf mich nachher an. Bleib mir eh noch Freunde, ich lutsch auch deinen Schwanz. No homo. Das ist ja auch 18. Das sag ich schon, Türe. Was, ich weiß, wo uns den Gas, bist der Friseur, Ablamarsch. Ich nimm dir nur den Spaß, es tut mir wirklich leid. Du weißt nicht einmal, wie man LG ausspricht. Ich versteh dich leider nicht, weil du mein Handy aufnimmst. Komm, kleiner Chappen, keiner nimmt ernst. Wir lachen seit Tagen über dich, hoff, dass du was draus lernst. Rap sei ein Synonym für Rhythm and Poetry. Und der Mind der kleine Anonym aus Gas. Rap sei nicht Poesie, Anonym Rapper. And you buy for your features. And you won't listen to me, you master your teacher. Your hairstyle, douchebag, lust, that's too bad. So that's what you deserve, man, that's what you get. Nein, du rappst nicht. Du machst keine Musik mehr. Du machst nur mehr grindige Geräusche zum Beat, yeah. Dominik, wach auf, du bist der Friseur und wohnst in Gorsch. Du checkst das einfach nicht, du hast leckt mit doch am Arsch, yeah. Aber du bist nicht zum Beneiden, immerhin schafft das nicht einmal im Tag zum Bleiben. Aber ich darf nicht so viel über dich schreiben, aber wenn du so Opfer bist, freut mir so viel ein, weil du ein Topper bist. Was denkt sich der Penner eigentlich dabei? Erstens hast du keine eigene Line für den Anfang, hört dich das nicht schon mal ganz krank? Wer ist Lost Script? Kein Plan. Freezy Trap? Kein Plan. Lost Script? Kein Plan. Freezy Trap? Kein Plan. Du hast mich angebettelt wegen der Zusammenarbeit. Wolltest Partymucke machen? Das kann ja nicht sein. Nur dank mir, du Schwuchtel, warst du bei Rap den im Takt. Homo und wie dein Name sagst doch, hm? Scheppen, du Spasse. Ach ja, was redest du von wegen der Jessica sei weg? Es wird doch was zu sagen zu deinem grässlicheren Dreck. Scheppen, was redest du? Ich bin ja eh drauf. Dämlich als Chef, du weißt ja nicht, dass wir was gegen dich hätten. Ich find's echt ganz cool, wenn es Mädchen nach rappen. Doch nur wenn sie im Takt sind, nicht wie bei dir. Oder ist das Absicht, was ich nicht kapier? Bin ich der King, wenn ich mir Features kaufe? Du legst es darauf an und willst das Bitch ersaufen. Ach ja, dein erster Auftritt war in Brunn an der Welt. Und das ist der Dank dafür, komm, sei doch still. Mach doppelt dein Phrase von Kollegen nach. Selbst du sagtest mir, dass du mega nicht magst. Was willst du über meinen Volvo sagen? Ich hab so gelacht, schon gay hast du abgemischt, ich hab's fast schon gedacht. Das war so klar. Das ist doch verrückt. Ich soll dich schlagen? Genau. Ja, wohin? Etwa ins Gesicht? Überrasch mich. Komm, jetzt sagt er was, hey, geh mal schnell in den Köller. Tut was weh auf die, dein Puls wird immer schneller. Wird's legen deine Lunge auf den Töller. Du schaust in den Tunnel, das Licht wird immer höller. Gesicht, Missy Chatten, deine Zeit ist da. Und das ist wunderbar, ich hoffe, das ist dir klar. Viele haben lange schon darauf gewartet, dass der Glaube an deine Fähigkeiten endlich entartet. Nun check es, dass auch willkürliche Sticheleien dich nicht davon befreien, so wie du zu sein. Also lass es bleiben, nein, nicht nur das Schreiben. Mann, es liegt dir nicht, ich sag's dir ins Gesicht. Deine Lunge halte ich hier jetzt in meinen Händen, um den kläglichen Versuch deinerseits zu beenden. Haltlose Kommentare an Lockscript zu senden, nur um Binary Diss jämmerlich zu verenden. Also hast du das gecheckt? Mein Gott, du bist nur Dreck. Und jetzt leg ich dich nieder und das nicht ins Bett. Nach deinem Exodus ist der Tisch reichlich gedeckt. Das du eigentlich? Peinlich bist ich dir, raptechnisch, die Beine brich mit deinem Schweinsgesicht. Du eigentlich deinen Meister des und jetzt zwischen uns. Nimm alles so live und ist früher hab ich endlich gehofft, dass du ein bisschen gescheiter bist, dass du beim Rappen ständig deinen Preis vergisst, denn du bist momentan billiger als Bruder am Hassliste. Du beweist, du bist Cheats, heißt du bist Shut an meine Lens an und scheiß auf dich. Weißt es nicht, das ist geil, so Shit's wichtig, einfach zerfetzt richtig meisterlich. Was weißt du nicht, das sind Lines an dich, jetzt gibt's Kappel, aber mehr wird er besser. Ich schau, Champion, so gedabbelt am Hoch zu, wenn der Meister spricht. Dein Gesicht, bam, bam, meine Lines für mich. Über deine lächerlichen Tracks gibt's bald nur mehr leise Geschichten. Hättest du besser, bevor du deinen Körper verkaufst, hast du den Preis verglichen.